Katastrophenopfer, bitte eine kleine Spende. Leute, ist bald Weihnachten, denkt doch mal. Für die Katastrophenopfer. Möchten Sie auch was spenden? Nein, nicht auf der Straße, ich gehe zur Veranstaltung. Leute, ist doch bald Weihnachten. Die jahrelange Trockenheit hat fast alle natürlichen Brunnen versiegen lassen. Die Menschen besitzen keine Lebensgrundlage mehr. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet von über 10.000 Todesopfern. Am schlimmsten betroffen sind die Kinder. Die Familie, die sie hier mit magerem Vieh, Restbestand einer einst stolzen Herde der Abendsonne entgegenziehen sehen, wird ohne fremde Hilfe nicht überleben können. Herr Oberbürgermeister, Herr Staatssekretär, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Aufgabe unseres Vereins Nothilfe, Hunger, Durst, Krankheit und Elend auf der Welt zu lindern. Also werden wir auch hier tätig. 50 Mark, meine Damen und Herren, retten ein Leben in der Elendszone. Unser Reichtum, unser Überfluss verpflichten uns, über alle Parteien und Interessengrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Über alle Parteien und Interessengrenzen hinweg. Unser Schatzmeister, Herr Dr. Merck, wie Sie wissen, Steuerberater von Beruf und in Gelddingen deshalb besonders versiert, wird nun eine Spendenliste herumgeben. Und ich, nein, alle, die sich guten Werken verpflichtet sehen, bitten um ihre Spende. Wissen Sie, Herr Professor, ich konzentriere meine Mittel, die ich für die Wohlfahrt einsetze, auf wirklich wichtige Projekte. Und dies, Herr Merck. Ja, bitte. Ach, bitte geben Sie mir doch mal die Spenden. Hier, bitte, gnädige Frau. Danke. Oh, stattliche Beträge. Ja, ja. Schönes Engagement. Ja, ganz zufrieden sind wir aber noch nicht, gnädige Frau. Sollen Sie auch nicht sein. Unser Professor Durlach hat gerade erzählt, was er von den Medizinerkollegen gehört hat, die im Notstandsgebiet arbeiten. Ah ja. Grausam, höchst grausam. Ach, bitte geben Sie mir doch mal Ihren Stift. Bitte schön. Bitte? Danke. Ganz herzlichen Dank, gnädige Frau. Das ist ein stattliches Engagement. Auf Wiedersehen und herzlichen Dank. Graf Perner? Graf Perner, ja. Wissen Sie, wie viel wir jetzt zusammen haben? 585.000 Mark. Von der Straßensammlung sind immerhin 8.000 Mark dabei. Enorm, enorm. Ich will nicht sentimental sein, aber ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die besser ist als Ihr Ruf. Ja. Achten Sie doch bitte darauf, dass die Spendenbescheinigung so schnell wie möglich ausgeht. Selbstverständlich. Sie sind energisch bei der Sache. Es geht um einen guten Zweck. Und es fördert selbstverständlich die Karriere eines jungen Steuerberaters. Sie hätten Frau Konsul Rautenbach schwärmen hören sollen und viele andere. Dann machen Sie mir Vorwürfe. Aber nein, dann nein. So kommt das Gute zum Nützlichen. Und ich sage hier mal die Prince. Meine Familie hat schon immer Geld für gute Werke gegeben. 30.000 D-Mark, Sie und Ihre Frau Schwester. Zusammen, ich weiß. Wir fühlen uns halt verpflichtet. Übrigens, kennen Sie sich mit den neuen Freibeträgen aus? Ich glaube schon. Kann ich Sie da mal anrufen? Herzlichen Glückwunsch, Herr Merck. Oh, Herr Rupert. Ich habe Sie unter den Gästen gesehen. Ich warte gerade auf meine Frau. Darf ich Sie noch zu einem Gläschen Champagner einladen? Gerne. Wo? In unserem Tennisclub. Wo sonst? Auf deinen Erfolg. Auf Ihren Erfolg, Herr Dr. Merck. Ich habe nur gesammelt. Ich wünschte, Ihr Mann würde auch für unsere Tennisjugend so sammeln. Nein, dafür reicht die Zeit nicht. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich ein lausiger Tennisspieler bin. Afrika ist wirklich wichtiger. Sie wissen, ich trainiere gerne jederzeit mit Ihnen, damit Sie sich verbessern können. Danke, Herr Rupert. Keine Almosen. Nein, bei den Opfern der Dürrekatastrophe geht es um die Existenz. Da muss man sich engagieren. Und nun? Wie bitte? Was geschieht mit dem Geld? Wird es gleich verwendet? Nein, nein, die Hilfsgüter werden erst gekauft und dann verfrachtet. Ich habe überall großzügige Zahlungsziele herausgehandelt. Ich denke, man wird die Gelder anlegen. Was sagen Sie als Broker dazu, Herr Rupert? Natürlich möchte ich Ihren Mann davon überzeugen, dass er die Gelder bei uns, Marvin und Green, am günstigsten anlegt. Da ist das Geld in den besten Händen und kein Gesetz verbietet einem Wohltätigkeitsverein, das Geld arbeiten zu lassen. Ich weiß nicht. Das ist im Prinzip schon richtig. Steuerliche Probleme mal vorerst ausgeklammert. Aber es ist nicht dein Geld. Den ganzen Tag habe ich mit dem Geld anderer zu tun. Gab es jemals was auszusetzen? Nein. Du berätst deine Klienten normalerweise in Steuerangelegenheiten. Du spekulierst nicht. Wir sind eines der größten Unternehmen der Branche, Frau Merck. Glauben Sie, wir sind zu dieser internationalen Position gekommen, weil wir unsichere Kantonisten sind? Und in der augenblicklichen Situation an der Börse ist es realistisch, wenn ich Ihnen mittelfristig, sagen wir in ein paar Monaten, einen Gewinn von 20-25% verspreche. Wie bitte? 20-25%. Unglaublich. Die Börsen sind nach dem Crash sehr vorsichtig. Die Papiere sind unterbewertet. Da könnte doch jeder kommen und das große Geld machen, wenn es so einfach ginge. Wer hat schon eine 500.000 Mark? Leider kann Marvin und Green sich mit kleineren Engagements nicht befassen. Ich selbst habe gewisse Gelder, das sage ich Ihnen vertraulich, in amerikanische Aktien gesteckt. Marvin und Green, Luxemburg, bonsoir. Rupert hier. Wie lief Wall Street? Fest. Aktuelle Daten positive. Wollen Sie Einzelheiten? Nein, keine Einzelheiten. Was sagt der Floor? Optimistisch. Packen Sie alles rein. Das ist ein gewaltiges Risiko bei Optionsscheinen. Wem sagen Sie das? Alles auf eine Karte. Vielleicht kommen noch Kundenorders. Ich bin gerade an einer Sache dran. Toi, toi, toi. Die Papiere laufen prima. Ich habe selbst eben Kauforder gegeben. Sie sollten nicht zögern. Wir zögern nicht, Herr Rupert. Wir überlegen es uns. Mir ist dieser Rupert irgendwie zu glatt, zu schnell und sicher. 20%. Das wären über 100.000 Mark mehr. Wenn die Rechnung von Graf Perner stimmt, bedeutet das Rettung für 20.000 Opfer. Überall hört man, dass Wall Street wieder fantasiert. Und was machst du, wenn denen die Fantasie wieder ausgeht? Zahlst du den Verlust aus der eigenen Tasche? Du mit deinem Egoismus. Ich weiß auch, dass wir Schulden haben wie die Stabsoffiziere. Warum hältst du mir das immer wieder vor? Ich musste in die Praxis investieren. EDV, Personal, Möbel, Material. Vergiss nicht deinen Sportwagen, dein Lieblingsstück. Im Ernst. Dort investierst du unser Geld. Fremdes Geld würde ich nur mündelsicher anlegen. Denk an die Opfer. Was würden wir uns freuen, wenn wir Hilfe bräuchten? Außerdem ist die ganze Vereinsgeschichte für mich Publicity. Der Graf hat mich heute Abend wegen der neuen Freibeträge gefragt. Er ruft an. Das ist eine fabelhafte Klientel. Nicht mehr der Zahnarzt um die Ecke oder dauernd die Lohnsteuerjahresausgleiche für die Gewerkschaft. Bis jetzt hast du an deinen Mandanten verdient. Verachte sie nicht. Man sollte das Risiko streuen, meinen Sie nicht? Haben Sie Bedenken gegen die Brokerfirma, Graf? Nein, nein, das ist es nicht. Dann könnten wir noch warten, wenn Sie wollen. Wir müssen jetzt über die Geldanlage entscheiden. Was die Broker sagen, klingt gut. Hier sind die Charts und alle anderen schriftlichen Unterlagen über Kursverläufe und Prognosen. Donnerwetter. Ich frage da wohl auch mal meinen Bankmenschen. Ja, aber eine so richtig konservative Anlage ist es nicht, nicht wahr? Die Vereinigten Staaten sind doch keine Bananenrepublik. Was glauben Sie, Graf Perner, wie wir vor der Presse dastehen, wenn alles gelingt? Es bleibt aber das Währungsrisiko. Und der Vorstand muss das insgesamt verantworten. Die Kurse steigen. Sie sagen, wir müssen jetzt entscheiden. Wir können das Kapital um ca. 100.000 Mark steigern. Aber vielleicht ist es besser, wenn wir bei steigendem Kurs investiert man. Stehen Sie mir dafür gerade, wenn etwas passiert, Herr Merck? Ich? Persönlich, Sie als Schatzmeister. weiß nicht, das ist doch eine Sache des Vereins, oder nicht? Ja oder nein? Also, ja. Na, dann viel Glück. Guten Tag, Herr Dr. Merck. Gehen Sie bitte durch, Herr Rupert erwartet Sie schon. Danke. Ah, Herr Merck. Das sieht gut aus. Procter & Gamble, Vorbörse freundlich, Wall Street gut behauptetes Fest. Hier in Frankfurt mit Plus angekündigt. So, jetzt müssen Sie entscheiden. Es ist wie im Netzangriff beim Tennis. Sofort oder nie? Richtig grünes Licht vom Vorstand habe ich nicht. Hellgrün? Nur wer wagt, gewinnt. Ja. Der Vorsitzende will, dass ich für das Risiko persönlich gerade stehe. Risiko? Also ich wiederhole noch einmal. Abwicklung über unsere Schwesterbank in Luxemburg, weil unkomplizierter und schneller. Ja, es geht um viel Geld. Stündliche Abrufbarkeit und Verfügbarkeit. Weil der Vorstand noch nicht richtig... Also mir persönlich ist es extrem wichtig. Ich habe die Verträge für die Hilfsgüter unterzeichnet. Hier. Alle Dienste empfehlen Procter & Gamble und Coca-Cola. Ich würde aber splitten, nicht alles auf ein Papier setzen. Vielleicht noch ein Teil auf Chrysler, aber nicht zu viel. Das Risiko? Es geht buchstäblich um Menschen. Vergessen Sie es. Ich selbst gehe mit meinen Anlagen viel schärfer ran. Das ist mein Risiko, nicht das von einem Verein. Und ich schlafe ein paar Wochen schlecht. Kaufen oder nicht? Kaufen. Ready. Go. Oder besser nicht. Jetzt ist die Order draußen. Der Ball ist im Spiel. Chase Manhattan, 67, ja. General Motors, 79. Philips 4510. Ja. Ja, Perner. Merk hier, Graf Perner. Ja, mein Lieber, ich lese auch die Kurse, Herr Merck. Farbe. Ich schlafe auch schon viel besser. Auch meine Frau ist schon fast überzeugt. Sollen wir jetzt aussteigen? Nein, jetzt noch nicht. Dranbleiben, sagt der Broker. Der Ball ist im Spiel. Prime Computer. Die setzen auf 10-15% Wachstum. Da würde ich mindestens mit 300.000 reingehen. Die Vorbörse sieht auch gut aus. Was ist der Matchball? Einsteigen. Circa 14%. Realisiert oder Kurswert? Teils realisiert, teils Kurs. Herr Merck, glauben Sie nicht, es wäre möglich, dass Sie mich jeweils von Ihren Anlageschritten kurz unterrichten? Ich meine, es interessiert mich auch rein privat, wenn Sie verstehen. Ich liebe das einfach, an einem normalen Werktag ausschlafen und im Bett frühstücken. Mhm. Hey, deine Prime-Computer stehen aber nicht so doll. Ach, wir sind vorgestern schon ausgestiegen. Plus 8% in einer Woche. Ach, lieber mehr. Da gehen doch Provisionen ab. Schlappe 2%. Jetzt sind wir bei fast 900.000 Mark. Wenn mir das einer vorher gesagt hätte. Noch einmal schlage ich zu. Und dann nehme ich einen Kredit auf und probiere es privat. Komm, wir stoßen mit Kaffee drauf an. Hey, das kann Pech bringen. Sei nicht albern. Wir sehen, wir werden noch reich. Mal sehen, was Tommy heute empfiehlt. Du duzt dich jetzt mit Rupert. Was ist dabei? Wir sind doch in einem Tennisclub. Nun raus aus den Federn. Zahle erst mal deine Raten für den Sportwagen ab, du Finanzgenie. Und ab ins Büro. Ihre Passzeit, Dr. Müller. Danke. Mein Gott. Das gibt's doch nicht. Barabhebung 887.403 Mark und 54, Kontostand D-Mark 0. Das muss doch ein Fehler sein. Kann ich bitte Herrn Rupert sprechen? Bedauere, Herr Rupert ist seit gestern Morgen in Urlaub. Er hat mir immer gesagt, wenn er nicht zu erreichen ist. Was bedeutet das? Sie wissen, Herr Dr. Merck, einer unserer anderen Herren hilft Ihnen gerne weiter. Ich habe hier einen Buchungsfehler auf meinem Konto. Ach, bitte geben Sie mir doch mal den Direktor. Ist in einer Konferenz. Ich komme vorbei. Das Konto ist geplündert. Kein Pfennig mehr drauf. Mein lieber Dr. Merck, ich verstehe Ihre Aufregung nicht. Man hat Ihr Prime-Computer-Engagement rechtzeitig aufgelöst. Knapp 10% Gewinn in so kurzer Zeit nach Abzug der Provision. Und hier, der Gegenwert wurde Ihrem Konto doch gutgeschrieben. Nein, nein, es ist leer. Kein Pfennig mehr. Tja, unbestreitbar. Gestern ist das gesamte Guthaben in bar in Luxemburg abgehoben worden. Alles liquidiert. Aber doch wohl von Ihnen, Herr Dr. Merck. Von mir doch nicht. Ich war noch nie in meinem Leben in Luxemburg. Ja, von wem denn sonst, Herr Dr. Merck? Ja, das wüsste ich auch zu gerne. Aber Moment, wir können das ja prüfen. Frau Selb, bitte lassen Sie doch von der Luxemburger Bank die Belege der letzten Barabhebung von Herrn Dr. Merck rüberfaxen, ja? Sofort, Herr Direktor. Bitte, Herr Direktor. Danke sehr. Ja, hier, Herr Dr. Merck, bitte sehr. Ihre Unterschrift. Nein. Falsch. Hier, mein Pass. Und hier, meine Kreditkarten. Da vergleichen Sie bitte die Unterschrift. Diese Unterschrift in Luxemburg ist falsch. Ja, wie soll ich das prüfen? Es kommt auf die Unterschriftenkarten in Luxemburg an. Sie sind haftbar. Ja, wir müssen versuchen, das alles aufzuklären. Ich bestehe darauf, dass Sie mir sofort eine schriftliche Erklärung abgeben, dass Sie haften. Das ist unmöglich, Herr Dr. Merck. So lasse ich mich nicht abspeisen! Verzeihen Sie, aber ich habe jetzt einen Termin. Gut, dass du kommst. Wir müssen sofort nach Luxemburg. Mal langsam. Man braucht mich im Büro. Ich habe nur 2 Minuten Zeit. Ich habe eine technische Besprechung anberaumt. Da Sophie, kann ich nicht fehlen. Ich brauche dich. Aber nicht zum Herumrotieren. Du brauchst einen Anwalt. Weißt du, wie blamiert ich bin, wenn ich zu unserem Dr. Rolfs gehe? Nimm einen anderen. Einen, der beißt wie Salzsäure. Warte. Hier, eine Visitenkarte. Der hat die Scheidung von Claudia durchgezogen. Jean Abel. Komischer Name. Ich lebe nicht, um zu arbeiten, Herr Merck. Es eilt. Sie sind als Anwalt zur Hilfe verpflichtet. Ich weiß das, aber das Holz muss fertig werden. So lange muss Zeit sein. Sie haben mir doch die ganze Geschichte schon nebenbei erzählt. Es klappt doch ganz gut mit uns beiden. Und was werden Sie tun? Ja, was schon? Das Beil wegstellen, mich duschen und dabei überlegen, ob ich den Fall übernehme. Und ich? Na, Sie können sich natürlich einen anderen Anwalt suchen, wenn Sie wollen. Benutzen Sie einfach drinnen in der Kanzlei mein Telefon. Nein, Sie... Nicht alle sind mit meinen Methoden einverstanden. Oder Sie setzen sich und lassen sich von Jane, das ist meine Sekretärin, einen Kaffee oder Tee anbieten. Sie sagt Ihnen, welche Sorten sie hat. Und Sie sagen ihr, sie soll Ihnen einen Platz am Kamin geben. Ich brauche das Feuer. Es beruhigt und hilft beim Nachdenken. Im Sommer sehne ich mich fast danach. Bald wird es schneien. Wann kommt endlich das Gespräch? Ja, warten Sie es doch ab. Na, hier. Ja? Die Luxemburger Bank ist jetzt dran. Danke, Jane. Hallo? Hier, Abel? Sie rufen an wegen dem Konto Dr. Merkel. Ja, ich bin sein Anwalt. Die Unterschrift auf dem Barabwägungsformular stimmt mit unserer Unterschriftenkarte überein. Mhm. Sie können das gerne prüfen. Wir haften nicht. Ach, niemand macht Ihrer Bank im Augenblick Vorwürfe. Ich kann mir schon denken, wie das eingefädelt worden ist. Unser Gespräch wäre damit erledigt. Oh nein, nein. Können Sie bitte einmal bei dem Schalterbeamten fragen, ob er sich an die Person erinnert, die die Barabhebung gemacht hat? Aber Monsieur, wir sind kein Detektivinstitut. Hören Sie, ich schicke Ihnen über ein Rechtshilfeabkommen die Polizei auf den Hals, wenn es Ihnen lieber ist. Es geht heutzutage schneller, als Sie denken. Ich werde fragen. Warten Sie. Ich werde ein Foto besorgen und es Ihnen über Telefax schicken. Das erleichtert die Detektivarbeit. Wiederhören. Was ist? Dieser Rupert muss her. Ein Betriebsausflug? Ja. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Na, da muss es doch Fotos geben. Ich möchte nur mal so einen Eindruck gewinnen, wie Herr Rupert aussieht. Ja, doch, das gibt es. Warten Sie. Aha. Hier. Komisch. Ist nie direkt drauf. Ja, hier, das ist er. Aber von hinten am Tisch. Das ist ein bisschen zu wenig, ne? Warten Sie mal. Ja, hier, das Foto auf dem Schiff. Aha. Doch, dem Hintergrund. Der große Blonde mit der exzentrischen Brille. Aha. Das ist der Rupert. Ah. Frau Selb, ich lasse den Herrn Rechtsanwalt jetzt bitten. Das bin ich. Wollen Sie vielleicht nicht doch bitte Platz nehmen? Danke, nein. Im Gehen fällt mir immer besonders viel ein. Ja, ja. Und davon lebe ich. Also den Grasmüller-Fall wollte ich Ihnen erzählen. Verzeihen Sie, Herr Rechtsanwalt, aber ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie bitte zur Sache kommen wollen. Oh, ich bin bei der Sache. Denn der Grasmüller war auch plötzlich verschwunden. Sie haben doch sicher davon gelesen. Ja, ja, vielleicht. Na, sehen Sie. Und da werden Sie wissen, dass der Grasmüller bis heute nicht aufgetaucht ist. Einfach fort. Und da sind wir auch bei Ihrem Herrn Rupert. Der ist auch fort. Er hat Urlaub. Wetten wir, dass er nicht wieder auftaucht? Wir wetten, sagen wir um eine Kiste Rotwein. Einen guten Burgunder, wenn's recht ist. Die Lage dürfen Sie wählen. Herr Abel, ich trinke auch gerne mal einen Schluck, aber hier geht es ums Geschäft. Kommt er wieder oder nicht? Gehen wir von den Fakten aus, ja? Gerne. Und die Fakten sind höchst seltsam. Herrn Ruperts Adresse ist ein großes Geschäftshaus in der City. Da gibt's nur eine Wohnung, nämlich die des Hausmeisters. Und das ist nicht Herr Rupert. Niemand weiß, was er privat getan hat. Ja, das ist auch nicht üblich, dass man nachschnüffelt. Ich rede nicht von Nachschnüffeln. Der Mann war ein Phantom. Sie fantasieren. Ich recherchiere. Herr Abel, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ach so. Der Rechtsanwaltskollege von mir, der draußen mit einer sehr netten, aber höchst verstörten alten Dame wartet. Hm? Das ist nicht zufällig auch eine Barabhebung gewesen, die man moniert? Wenn Sie jetzt bitte die Freundlichkeit hätten zu gehen. Ja, ja, ich sehe Ihren Augen an, dass Sie denken, diese Abel ist ein Märchenerzähler. Aber wenn es so ist, dass der Rupert nicht wieder auftaucht und wenn ich nachweisen kann, dass er es war, der in Luxemburg das Geld meines Mandanten abgehoben hat, dann haftet die Firma Marvin und Green. Beweisen. Ich bin ja gerade dabei. Mein Mann ist total fertig, Herr Abel. Ja. Er isst nichts mehr, spielt nicht mehr Tennis, liest nicht, arbeitet nicht. Das ist kein Wunder. Ach, er liegt schon den ganzen Tag im Bett und nimmt Tranquilizer. Ein guter Rotwein wäre besser. Ach, warum reichen Sie immer noch keine Klage ein, Herr Abel? Dazu muss ich es wissen, gegen wen. Gegen Rupert, gegen die Brokerfirma Marvin und Green, vielleicht gegen die Bank in Luxemburg. Und was machen Sie, um das festzustellen? Ah, ich telefoniere ein bisschen rum. Jean? Der Bankmensch aus Luxemburg hat angerufen. Ach, und wer hat gewonnen? Ich? Oh, das glaube ich nicht. Doch, Sie haben Rupert auf dem Bild erkannt. Zweifelsfrei. Der große blonde Mann mit der exzentrischen Brille. Ach. Okay, Jane, du warst die Bessere. Wenn du die Mandarinen kaufst, bring für mich ein Kilo mit. Immer sage ich mir, man soll nicht um Obst wetten. Der seit Jahren ersehnte Regen ist sinnlos. Hat mich bei der ersten Kauforder überrumpelt. In Wirklichkeit habe ich den Auftrag gar nicht geben wollen. Man muss den Auftrag anfechten. Und der Graf, das ist ein Feigling, das sage ich dir. Der wird alles leugnen. Es kommt noch schlimmer. Hör mal hin. Ihr letztes Obdach und ihr halbtotes Vieh verloren. Viele. Schalt ab, Mensch! Das wird Graf Perner sein. Dieser Feigling. Nimm mich ab! Der ist doch genauso schuld wie Rupert. Und jetzt schreit er nach dem Geld. Das wirst du sehen. Du gehst jetzt zur Polizei. Und zwar sofort. Gut, ich habe dir diesen Komiker von Anwalt empfohlen. Das war ein Fehler. Wir müssen jetzt handeln. Nein, ich will nicht. Ich war beim Anwalt. Das reicht. Sollen sich doch die anderen drum kümmern. Ich habe das alles nicht gewollt. Zur Polizei. Ich bestehe darauf. Ah, guten Tag, Frau Merck. Tag, Herr Was Merck. Machen Sie hier bei der Polizei? Ja. Sonst steht Herr Abel immer auf der anderen Seite und macht uns Schwierigkeiten. Wir warten auf eine Nachricht von unserem Freund Rupert. Wissen Sie, wo er ist? In Paraguay. Er lässt aus Paraguay grüßen. Telefonisch. Wie bitte? Ja, er hat bei Marvin und Green angerufen und hier will er auch anrufen. Hat er gesagt. Tja, unsere Psychologen erklären das damit, dass die Täter Aggressionen abbauen müssen. Das Triumphgeschrei soll Überlegenheitsgefühle wecken. Manche wollen bei solchen Gesprächen übrigens auch nur herausbekommen, wie weit wir sind. Veranlassen Sie die Festnahme. Ich bitte Sie darum. Geht nicht. Wieso? Kein Auslieferungsabkommen. Deshalb das Triumphgeschrei. Und das Geld? In Paraguay führt man keine Prozesse. Sophie, es ist aus. Ich habe dir gesagt, dass wir fertig sind und wir sind fertig. Abwarten, abwarten. Wir hören uns mal an, was er zu sagen hat. Und Sie, Herr Merck, gehen am besten in Ihr Büro. Oder auf den Tennisplatz. Ich kann nicht arbeiten, so fertig wie ich bin. Fehlanzeige. Der ruft nicht an. Geduld. Ja, ja, aber ich müsste dringend ein paar andere Fälle haben. Aha. Wirtschaft 1, Walter? Hallo, Freunde. Hier spricht Paraguay. Tommy Rupert. Es ist traumhaftes Wetter. Na, geben Sie mir mal die Hörer. Stadt ist voller, wie soll ich sagen? Herr Rupert? Ja, Leute. Herr Rupert, hören Sie einen Augenblick. Mein Name ist Abel, ich bin Rechtsanwalt. Schmuddelwetter am Rhein? Wie sind denn die Nutten dort, Herr Rupert? Der reagiert nicht. Ihre Mutter ist tot, Herr Rupert. Plötzlich, gut, dass Sie anrufen. Sie müssen sich mit der Klinik in Verbindung setzen. Ich bin hier rüber erster Klasse geflogen. Um muss so einer wie Sie wahrscheinlich leider nicht. Ein ruhiger Flug. Also, dann kommt eine Fangschaltung auf meinen Apparat. Ja, das ist eine gute Idee. Kommen Sie schnell, Herr Direktor. Die Polizei. Walter, Kriminalpolizei. Ich habe hier eine Durchsuchungsanordnung. Wie bitte? Ich muss alle Kontenunterlagen beschlagnahmen, die Herrn Dr. Merck betreffen, sowie die Personalakten von Herrn Rupert und was Sie sonst noch an Unterlagen zu dem Fall haben. Man hat uns also angezeigt. Leider im Augenblick nur in einem Fall. Ich fürchte, dass es noch andere gibt. Ich kann dazu keine Stellung nehmen. Ich wollte Sie sowieso belehren, dass Sie unter Umständen als Beschuldigter in Frage kommen könnten. In diesem Fall müssen Sie nichts aussagen. Sie können jederzeit einen Anwalt hinzuziehen. Ich lasse Ihnen die Unterlagen bringen. Eilt, Herr Direktor. Mein Mandant bringt mit Recht auf schnelle Regulierung. Mehr als 60% des Schadens kann ich nicht ersetzen, Herr Abell. Unsere Liquidität ist damit voll ausgereizt. Ich schließe daraus, dass Sie eine ganze Reihe von Fällen zu regulieren haben. Kein Kommentar. Wann bekommen wir das Geld? Frühestens übermorgen. Nein. Doch, wir müssen uns selbst refinanzieren. Zu spät, Sie müssen früher zahlen. Wir haben nicht nur juristische Druckmittel. Denken Sie an die Presse. Herr Abell, 60%, das ist ein honoriges Angebot. Das sagen Sie? Ja, wenn etwas in der Zeitung steht, dann zwingen Sie uns zur Klärung in einem Rechtsstreit. Na, und Ihr Mandant sollte sich vorsehen. Nach der objektiven Rechtslage müssen wir nicht einen Pfennig regulieren. Ist Ihnen das klar? Sie irren sich. Na, dann klagen Sie. Doch dafür fehlt Ihnen die Zeit. Wir wollten morgen Abend auf einer Pressekonferenz einen Scheck über eine 750.000 Mark überreichen. Herr Rechtsanwalt, wie steht mein Verein jetzt da? Mein Mandant hat ein Angebot von der Brokerfirma, die für 530.000 gerade steht, sofern die Sache ohne öffentliches Aufsehen geregelt. Die Presseeinladungen sind verschickt. Die 750.000 ist bereits angekündigt. Wie stellen Sie sich das vor? Kann man gut denken, wie Herr Dr. Merck unter dieser Affäre leidet. Mein Mandant fürchtet, dass sich ein Eklat nicht vermeiden lässt, wenn Sie die Pressekonferenz nicht verlegen. Ach, und wie stellen Sie sich das vor? Telefonisch. Also ich bestehe darauf, Herrn Merck zu sprechen, Herr Abel. Er ist krank. Aber Sie haben ja mich. Wenigstens am Abend könntest du einen Schluck Rotwein trinken, Jane. Ich vertrage ihn nicht. Tomatensaft ist schlecht für die Nieren. Ja. Der Rupert ist ein cleverer Mann. Ich werde das nie verstehen, dass du als Anwalt oft Sympathie für Verbrecher hast. Nicht Sympathie für Verbrecher. Nur Hochachtung vor der Intelligenz. Und nicht zu vergessen Mut. Und da gehört doch einiges dazu, einen solchen Plan auszuhacken und durchzuziehen. Du hast ja die Kopien seiner Personalakte gesehen. Oh ja. Er ist vor 3 Jahren aus dem Nichts aufgetaucht. Junger Betriebswirt mit besten Zeugnissen. Bloß leider alle gefälscht. Ein unermüdlicher Arbeiter, ein Engel der mühseligen und beladenen Reichen. Jedermann hatte Vertrauen zu ihm, nur privat weiß man nichts über Thomas Rupert. Er wird wohl irgendwo in Deutschland zu Hause sein. Ob er da wohl an Wochenenden oder Feiertagen hingefahren ist? Ich möchte das bezweifeln. Der Mann dürfte eine eiserne Selbstdisziplin haben, aber jetzt ist er bestimmt zu sich nach Hause zurückgekehrt. Und er legt die Spur nach Paraguay breit wie eine Autobahn und glaubt, dass die Polizei ihn dort sucht. Bloß die Spur war ein bisschen zu breit. Einen Fehler macht fast jeder. Zumindest einen Teilerfolg. Der Anruf kam aus einem Büro in der Münchner Innenstadt, das man tageweise mieten kann. Die Kollegen dort waren schon da. Es war zweifellos Rupert. Man hat ihn auf dem Betriebsausflugsfoto erkannt, obwohl er eine andere Brille trägt. Lassen Sie mich raten. Aber unser Freund hat bar bezahlt und war schon über alle Berge. Ja, dabei waren die Kollegen schnell da, mit einem Kripowagen, mit Blaulicht, wie der alte Kocek. Na, und wie finden wir unseren Freund? Wir haben herausbekommen, dass er das Mietbüro öfter einmal gebucht hat, nicht nur für die Anrufe bei uns. Ja, er hat ja jetzt eine Menge Geld anzulegen. Und für solche Transaktionen braucht man ein Büro. Ich nehme noch nicht einmal an, dass er aus München stammt. Ein vorsichtiger Fuchs. Aber vielleicht kommt er noch einmal zu dem Mietbüro zurück. Gibt's eigentlich noch andere Einrichtungen dieser Art? Eigentlich eine gute Idee. Die kann man ja auch vorwarnen mit einer Personenbeschreibung. Und um einen Anruf bitten, wenn er bucht. Übrigens, er benutzt jetzt den Namen Carsten Wendland. Ja. Ich hoffe für den Ausfall. Ich finde es honorig, dass Sie die Angelegenheit ohne diesen Anwalt mit mir besprechen. Und irgendwie fühle ich mit Ihnen. 530.000 Mark reguliert Marvin & Green. Ich habe mich entschlossen, das Angebot zu akzeptieren. Und ich habe mit meiner Bank gesprochen. Sie gibt mir die fehlenden 60.000 Mark. Aber es fehlen über 350.000 Mark, wenn ich richtig rechne, Herr Dr. Merck. Ich hoffte doch nur für die Einlage und nicht für den Gewinn. Der Gewinn war doch meine Leistung. Ich verstehe Ihre Irritation nicht, Herr Merck. Das Konto war ein Konto des Vereins Nothilfe. Sie sind der Schatzmeister, zumindest im Augenblick noch. Und auf dem Konto fehlen Einlage und Gewinn. Zusammen 887.403 Mark 54. Das war der letzte Kontostand. Dieser Betrag war Eigentum des Vereins. Er ist zu ersetzen. Nein. Doch. Unsere Auffassung ist rechtlich abgesichert. Sie haben noch einen Anwalt. Fragen Sie ihn. Bitte unterschreiben Sie hier. Mein Rücktritt. Gerade von Ihnen hätte ich ein hilfreiches Wort erwartet, Graf Perner. Diese persönliche Bemerkung erlauben Sie mir bitte. Gegen meine Geldanlagepolitik waren Sie nie. Und die Geldanlagepolitik war erfolgreich. Kein Zweifel, was den Erfolg angeht. Ja, den Erfolg hätten Sie gerne auch auf Ihre Fahnen geschrieben. Und jetzt ziehen Sie sich vornehm aus der Affäre. Dr. Merck, ich darf doch bitten. Sie haben doch wahrscheinlich sogar private Profite daraus gezogen. Nur geringfügig. Und ich übernehme sogar die Haftung für die Spende von 30.000 Mark von meiner Schwester und mir Ehrensache. Aber genauso müssen Sie gerade stehen, Herr Dr. Merck. Das Risiko, dass einer Geld bei einer angesehenen Firma unterschlägt und der Schaden nicht voll ersetzt wird, an das brauchte keiner zu denken. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, als von einem Dachziegel vor dem Haus erschlagen zu werden, wie mein Anwalt so treffend formuliert. Oder haben Sie mit sowas gerechnet? Herr Wendland hat beim Mietbüro gebucht. Bei demselben? Nein, Sie hatten recht, bei einem anderen. Zu dumm, den Namen hätte er auch ändern sollen. So etwas bei seiner Begabung. Tja, ich mache eine Dienstreise und nehme ihn gleich mit. Dann muss ich ihn nicht umständlich in der Untersuchungshaft verschieben lassen. Tun Sie mir einen Gefallen. Welchen? Lassen Sie ihn erst noch seine Geschäfte machen. Vielleicht erfahren wir etwas darüber, wo das Geld liegt. Meinen Mandanten fehlen noch 320.000 Mark, die er vorschnell seinem Verein versprochen hat. Ja, und mein Honorar muss er auch noch zahlen. Nein, ich bezahle die Miete und die Telefongebühren im Bar. Das wären 350 Mark. Der Rest ist für Sie. Guten Tag. Sie wünschen? Darf ich mich vorstellen, Herr Ruppert? Carsten Wendland, mein Name. Sie wünschen? Ich wünsche, Sie festzunehmen, Herr Ruppert. Eine Verwechslung. Bitte lassen Sie mich jetzt weitergehen. Bleiben Sie lieber und warten Sie einen Augenblick. Selbst wenn. Sie sind hier nicht zuständig. Tja, es ist wie in einem schlechten Restaurant. Kollege kommt gleich. Das ist er wahrscheinlich schon, Herr Ruppert. Übrigens, schöne Grüße von Herrn und Frau Dr. Merck. Du hast dich abkochen lassen, Dr. Merck. Ich hätte das nicht sofort unterschrieben. Oh, hättest du wenigstens dieses Schlitzohr von Anwalt gefragt. Du weißt nicht, wie diese feinen Leute wie der Graf sind. Wenn ich mich wehre, dann habe ich in meinem Beruf nicht mehr die geringste Chance in dieser Stadt. Meinst du, von dir nimmt nach diesem Skandal ein Hund auch nur noch ein Stück Brot? Nach dieser Unterschrift kannst du endlich sagen, dass wir finanziell fertig sind. Zu unseren alten Schulden noch mal 320.000 D-Mark. Lass mich doch in Ruhe. Und du liegst im Bett und spielst krank, statt zu arbeiten. Selten, dass ein Fall von uns in der Zeitung steht. Lies vor, Jane. Rubrik Personalien. Der Steuerberater Dr. Merck hat für den Verein Nothilfe e.V. als Kassierer durch geschickte Geldanlagen Gewinne erzielt. Der Vorstand dankt Herrn Dr. Merck und bedauert, dass er von seinem Amt als Schatzmeister zurückgetreten ist. Der Rücktritt erfolgt, so war zu hören, aus Gesundheitsgründen. Ich glaube, ich habe eine gute Medizin für ihn. Jane, wie viel hat der Gerichtsvollzieher sichergestellt? Die genaue Zahl muss ich raussuchen, aber es ist fast alles. Der Rupert war sparsam. Aber dann gehen ja noch unsere Gebühren ab. Wetten, dass er die gerne zahlt? Heute wette ich nicht. Sie hörten Geld für gute Werke, Kriminalhörspiel von Fred Breinersdorfer. Die Personen und ihre Sprecher waren Dr. Merck, Jochen Kolender, Abel, Gerd Baltus, Graf Perner, Werner Runzhagen, Rupert, Bernd Hahn, Sophie, Friederike Wagner, Direktor, Walter Guntermann, Walter, Jürg Löw, Jane, Rotraud Rieger, Frau Rautenbach, Lili Towska, Bankangestellter, Stefan Reusch, Sekretärin, Ingrid Zander, Sammler, Michael Thomas, Filmsprecher, Gerd Wolf, Korrespondent, Josef Tratnik, Regie, Joachim Sonderhoff. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1990.